Erster, das ist die Botschaft für den Propheten Habakuk. Er beschwert sich bei Gott. Zweiter, Gott, wie lange muss ich rufen? Du hörst nicht. Ich schreie, Gewalt. Dritter, warum muss ich Schlimmes sehen? Überall ist Gewalt. Die Menschen streiten sich oft. Vierter, niemand achtet mehr auf Gesetze. Niemand tut mehr das Richtige. Böse Menschen gewinnen gegen Gute. Fünfter, schaut euch um und staunt. Gott tut jetzt etwas Besonderes. Ihr werdet es nicht glauben. Sechster, ich schicke die Chaldäer. Sie sind ein gefährliches Volk. Sie nehmen Häuser von anderen. Siebter, sie machen anderen Menschen Angst. Sie machen ihre eigenen Regeln. Achter, ihre Pferde sind schneller als Leoparden. Die Reiter kommen von weit her wie Adler. Neunter, sie wollen nur Gewalt. Sie gehen immer weiter vorwärts. Sie nehmen viele Gefangene mit. Zehnter, sie lachen über Könige. Sie bauen Rampen aus Erde gegen Mauern. Sie gewinnen. Elfter, dann ziehen sie weiter wie der Wind. Sie werden schuldig. Ihre Kraft ist ihr Gott. Zwölfter, Gott, du lebst für immer. Du stirbst nie. Hast du dieses Volk zum Strafen geschickt? Dreizehnter, du magst das Böse nicht. Warum schaust du zu? Böse Menschen töten gute Menschen. Vierzehnter, du machst die Menschen wie Fische im Meer. Sie sind wie kleine Tiere ohne Anführer. Fünfzehnter, der Feind fängt sie alle mit einem Netz. Er freut sich sehr darüber. Sechzehnter, er dankt seinem Netz. Er hat jetzt viel Essen und viel Reichtum. Siebzehnter, er kämpft immer weiter mit dem Schwert. Er tötet viele Völker ohne Mitleid.